Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Die Elite. Hey, hey, hey, hey, hey, da sind wir wieder. Willkommen. Die letzten Folgen haben wir ja nichts über das Intro gesagt, deswegen jetzt hier an dieser Stelle. Ja, das Intro ist neu. Hier am Mikrofon spricht der Oslo City und auf der anderen Seite der Internetleitung ist an einem eigenen Mikrofon das Zeilenende. An zwei Mikrofonen. Weil ich bin eine Rich Bitch. Ich habe auch tatsächlich zwei. Eins, über das du mich hörst, und eins, über das die Hörer mich hören. Mhm. Ich habe sogar noch. Und die Hörerohren. So, du hast sogar noch viele, viele andere Mikrofone, die aber alle gerade deaktiviert sind. Ich auch, aber in der Zwischenzeit, überall, wo man hinguckt, Mikrofone. Ja, jetzt ich finde das sehr unschön, dass du diesen mikrofonesken Schwanzvergleich so brutal abgebügelt hast, aber es ist okay. Wieso? Soll ich da hinten in meine Schatulle gehen und da Mikrofone rauszerren, ja, die irgendwann mal für Mikrofontests benutzt wurden? Ja, warum nicht? Ja, ich besitze sogar noch zwei Smartphones, die beide auch Mikrofone haben. Der feine Herr. Und irgendwo ist noch eine Webcam, also dementsprechend, ich kann da schon, aber... Willst du nicht? Nö, muss ja nicht. Ich will ja keine Neid-Debatte starten. Warum nicht? Weil die Leute Mikrofon-Neid haben. Ich finde, die Leute... Ja, wir sprechen über Neid. Ja, die Leute finden... Ich finde, die Leute können schon mal ein bisschen neidisch auf uns sein, dass wir so viel mit so vielen Mikrofonen gesegnet sind. Wie eben schon gesagt, die Welt ist gerade in der Zwischenzeit, glaube ich, eher voller Mikrofone. Wenn du mal bedenkst, wie es zu unseren jungen Zeiten war, und in der Zwischenzeit hast du eigentlich, egal wo du hinguckst, kannst du irgendwo in ein Mikrofon sprechen. Bald. Ja. Also, ja gut, aber es ist immer nur ein Mikrofon. Und bei uns sind es viele Mikrofone. Wieso? Die meisten Menschen haben an ihrem Laptop ein Mikrofon, die meisten Menschen haben noch ein Smartphone, also dementsprechend ein Mikrofon. Sammelsurium ist eigentlich eine ganze Menge. Ja, aber wir gehen die Extrameile. Wir haben ein Podcast-Mikrofon und noch ein Podcast-Mikrofon. Und nicht jeder hat an seiner Webcam ein Mikrofon. Ja, aber am Laptop mindestens, meistens schon in der Zwischenzeit. Also. Ja, aber siehst du, trotzdem, wir sind mikrofonesker als der Pöbel. Gut, wo willst du denn eigentlich hin mit dieser Versteifung auf Mikrofon? Ich bin jetzt irgendwie irritiert. Nee, wo willst du damit hin? Ich dachte, wir schlachten das noch ein bisschen aus und dann sind die Leute ganz neidisch auf uns und dann müssen wir gar nicht mehr über das Thema sprechen, weil das Thema in den Leuten stattfindet. Wie gesagt, ich bezweifle, dass die Menschen neidisch sind auf Mikrofonbesitz, weil jeder besitzt in der Zwischenzeit Mikrofon. Aber wenn du mal so zurückbedenkst, früher hatte das wirklich nur jemand, der sich's leisten konnte, irgendwie entweder so ein Diktiergerät einfach mal so zu kaufen und zu besitzen. Ja. Hatte man ja nicht einfach so, weil, wenn du so belegst, weil, keine Ahnung, was hat das gekostet? 200 Mark oder sowas? Da musst du so noch eine Kassette reinkaufen, nur mindestens. Aber diese Kohle einfach nur, um es zu haben, so ein Gerät, die hatte nicht jeder so auf der Seite. In der Zwischenzeit hast du aber zumindest mal irgendwie am Smartphone. Plus, nicht jeder Kassettenrekorder, den man hatte, meine hatte damals einen Mikrofoneingang, aber nicht jeder Kassettenrekorder hatte einen Mikrofoneingang zum Beispiel. Ja. Ein Mikrofon. Also dementsprechend, früher war tatsächlich das Aufzeichnen der eigenen Stimme gar nicht so ohne. Da musste man schon was haben. Aber du darfst nicht unterschätzen. Früher, außer in dieser kurzen Zeitspanne, als es in war, mit seinem Mikrofon am Kassettenrekorder Musik aus dem Radio aufzunehmen, war der Besitz eines Mikrofons etwas, worauf man neidisch sein konnte. Hey, warte mal, Mikrofon. Meistens hast du ein Kassettendeck in einer Stereoanlage gehabt, die am Radio hing. Das war später. Du saßt da nicht mit dem Mikrofon. Das gab es auch. Bisschen das war später. Das war später. Es gab auch Zeiten davor. Aber Mikrofone können ja erst zum Neidobjekt werden, wenn jeder Hinz und Kunz einen Podcast haben will. Erst dann kann man die Mikrofone ja neiden. Du hast doch in den 90ern den Business-Fuzzi mit seinem Diktiergerät nichts geneidet. Na, das Aufnehmen der eigenen Stimme ist schon nicht ohne gewesen, also wenn du mal bedenkst. Und wenn du mal so schaust, was so Camcorder und Co. in den jungen Jahren damals gekostet haben und auch natürlich noch die Kassetten dafür und so weiter. Also dementsprechend, das war schon nicht ohne. Ja, aber das war mehr so, boah, der kann sich das leisten und nicht, boah, das hätte ich auch gerne. Oder? Weil konntest du ja nichts. Also ich könnte heute mit einem Camcorder immer noch nichts anfangen und damals in den 90ern noch weniger. Ich glaube, du unterschätzt das tatsächlich. Das Aufnehmen und Aufzeichnen von Dingen ist ja durchaus nicht ohne. Also du kannst ja dich kreativ ausleben oder du kannst damit Sachen dokumentieren. Heutzutage, deswegen sage ich ja, das ist das Witzige, heutzutage hast du dieses Problem nicht mehr, weil du natürlich in jedem Gerät heutzutage eine Kamera da drin hast, die massig Filmdokumentation macht, massig Fotos produziert, massig Audioaufnahmen im Notfall hergibt. Das ist ja das Interessante. Heutzutage hast du eigentlich medial nicht nur eine Überversorgung, sondern auch eine ständige Verfügbarkeit von jeglicher Dokumentationsmöglichkeit, sei es Audio, Video oder audiovisuell. Ja, aber wer will denn bitte schon kreativ sein? Also das wollte damals schon niemand und heute will das sowieso erst recht niemand mehr. Schau dir Netflix an, das ist ein Unternehmen, das auf einer Plot-Idee basiert. Naja, also ich glaube schon, dass es noch genügend Menschen gibt, die es gerne sich kreativ ausleben. Wie gesagt, tun ja in der Zwischenzeit auch relativ viele und verdienen damit auch ganz, ganz, ganz viel Geld. Ich würde keinen Podcast mit Oliver Pocher als kreativ bezeichnen. Du bist doch nur neidisch. Auf den Erfolg oder auf das Aussehen? Kommen wir mal zum Thema, Leute. Also, das ist ja hier schlimm. Ich fand das einen erfolgreichen Diskurs zum Thema Neid. Das war voll im Thema drin. Wenn es eine Insel gibt, ja, auf der Neid lebt, ja, und dieser Dialog war ein Segelschiff, ja, dann sind wir so auf der ganz anderen Seite des Planeten. Immer so ein ganz kleines bisschen Richtung Sichtweite, aber dann auch wieder weit weg. Das ist ein kleiner Planet. Aber ja gut, aber auch nur, weil du nicht einsteigen wolltest in die Frage, was denn jetzt wichtig ist für Neid. Aber dann erzähl doch mal, was ist denn Neid und wie wird man neidisch? Das wollen wir das ernsthaft jetzt schon machen? Wollen wir nicht noch ein bisschen über Mikrofon reden? Okay. Jetzt die ganze Ernsthaftigkeit. Hier geht es um Todsünden. Also Neid ist ja erstmal eine der 7 Todsünden. Und tatsächlich basiert das ja auf der katholischen Kirche. Ja. Dadurch, dass ich Jedi bin, ist es ja für mich eh egal. Also erklär du nochmal, du bist doch Katholik. Ich bin der evangelischste Katholik, der jemals aus einer Kirche ausgetreten ist. aber nein. Also gehen wir mal wirklich in den Urschleim. Also. Ja. Die Geschichte des Neids ist eine Geschichte voller Totschlag. Denn der erste Fall von Neid geht ja direkt schon auf Kain und Abel zurück. Wenn wir schon die katholische Kirche mal hier ins Dorf holen. Ja. Und bitte Zuschriften, dass wir hier antisemitisch sein, bitte an antisemitismusbeauftragter@dielite.org. Danke. Na, wir reden davon, dass es in der katholischen Kirche die 7 Todsünden sind. Wie die Juden das handhaben, weiß ich nicht und deswegen maße ich mir einfach gar kein Urteil darüber an. Ja, aber Kain und Abel sind Juden. Kann ja sein. Waren sie übrigens nicht die... Ja? Wer soll die denn getauft haben? Im Judentum wird man nicht getauft. Nee, aber wie sollen die bekannt haben? Also die müssen ja dazu konvertiert sein von irgendwas, also aus dem Nichts. Nee, die sind von einer jüdischen Mutter geboren. Reicht? Eva war Jüdin? Die ist quasi von Gott erfunden worden. Also was gibt es Jüdischeres nach jüdischer Religion? Das Paradies wurde also von Juden bewohnt? Ja. Waren sie das bevor sie aus dem Paradies vertrieben wurden auch oder danach? Sowohl als auch. Es gab also im Paradies schon Religion? Nein, es gab die Wahrheit und die Wahrheit ist zufälligerweise eine Religion. Was das Interessante an diesem Thema ist? Ja. Es hat so ein bisschen was von Tauziehen. Und auf der einen Seite ist das Thema und auf der anderen Seite bist du. Du willst ständig das Teil von dem Thema wegziehen. Du hast angefangen. Du wolltest bei keinem Kabel anfangen. Ja, und kein erschlug Abel. Warum? Weil er glaubte, Gott liebt seinen Bruder mehr. Und deswegen hat er ihn erschlagen. Ja. Er war quasi neidisch auf die Liebe Gottes. Ja. Also er glaubte tatsächlich, der andere wird mehr geliebt und dementsprechend gab es auf die Mütze. Bis zum Tod. Ich sage, also wir können jetzt natürlich in die heutige Gesellschaft springen und sagen, hier, Neid ist Kohle, Geld, Ökonomie, tralala. Aber wir können auch einfach mal dahin gehen, sagen, okay, wo kommt das Ding überhaupt her? Und da kommt's her. Okay. Das heißt, Neid ist im Grunde das Gefühl, dass jemand anders etwas mehr hat als du, was du nicht gut findest. Klingt plausibel. Also das ist so mein daher ableiten. Ich meine, wir können jetzt natürlich in die Sozialpsychologie gehen, wir können jetzt natürlich das Ganze mit einer Definition versehen und das Ganze wissenschaftlich machen, dann holen wir noch irgendwo Herrn Habermas her. Nein. Und dann wird das Ganze hier eine ganz langweilige Nummer, aber wir können es auch einfach mal so besprechen. Also Neid ist, jemand anders hat mehr als ein anderer und das ist irgendwie nicht gut. Ja, klingt gut. Wird nicht gut gefunden. Man selbst findet das in der Regel nicht gut. Ja. Wann warst du das letzte Mal neidisch? Jetzt wird es schon wieder schwierig, weil dann müssten wir definieren, dass es verschiedene Arten von Neid gibt. Ich meinte so ganz basal, dass irgendjemand anderes mehr von etwas hatte, als du davon hast und du das nicht gut fandest. Ich komme mir hier gerade vor wie ein Gast in meinem eigenen Podcast. Du wolltest, dass ich ins Thema reinsteige, also musst du jetzt damit leben, dass mein innerer Markus Lanz hier dir wirklich investigativen Fragen stellt. Na, jetzt wäre doch erstmal deine Definition von Neid quasi. Wie würdest du Neid erklären? Neid ist für meine Begriffe nicht. Oh Gott, es ist gar nicht so einfach. Also Neid hat auf jeden Fall was mit Unterschieden zu tun. Ein mehr und ein weniger. Und der Glaube daran, Neid ist in meinen Augen der Glaube daran, dass ein Unterschied ungerecht ist. Mhm. Ein bestehender. Würde ich sagen. Ich würde nicht pauschal sagen, dass Neid irgendwie was Negatives ist, sondern für denjenigen, der neidet, gibt es da eigentlich immer einen guten Grund. Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen fühlt der sich in seinem Gerechtigkeitsempfinden verletzt. So wie die Kain und Abel-Geschichte. Ne? Kain dachte sich, ich bin so der tolle Bauer und ich opfere meinem Gott so viel und mein Bruder liegt den ganzen Tag nur voll rum und erntet ein paar Kartoffeln und das ist voll ungerecht, dass der Gott, dieser Gott den trotzdem lieber hat. Okay, ich wollte gerade drauf raus, deswegen können wir da noch nicht rein in dieses Thema mit, wann war ich jetzt mal neidisch. Ich hätte mich einfach an deiner Diskussion entlang, an deiner Definition entlang gehangelt, das wäre kein Problem gewesen. Nee, meine Definition ist nämlich tatsächlich jetzt die erste gewesen und wir springen jetzt mal zum zweiten Thema, nämlich gibt es nur den Neid oder gibt es noch eine andere Art Neid? Und wenn du jetzt so die Kain und Abel Nummer nimmst, dann hast du da halt Neid als Überschrift. Es gibt aber zwei Arten von Neid. Einmal den neidisch sein auf etwas im Sinne von, ja, ich bin da schon neidisch. Etwas beneiden. Aber du kannst eben auch missgünstig sein und ihn dann erschlagen. Mhm. Und das ist dann die negative Form von Neid. Also Neid muss man halt unterscheiden in den Neid, der, wo du einfach jemanden das beneidest, wo du aber selbst gar nicht viel kannst. Also ich kann zum Beispiel durchaus jemanden beneiden, der verdammt gut Basketball spielen kann und Dunkings machen kann. Das könnte aber auch einfach nur daran liegen, dass mir genetisch nicht unbedingt die 2 Meter mitgegeben wurden. Dafür bin ich halt an anderen Dingen vielleicht tatsächlich etwas gewiefter, schlauer, ausgebuffter oder talentierter, weiß man's. Ja. Weil Sportler dumm sind. Ja, genau. Was ist braun und dumm? Sportstudent im Sommer. Wie war? Ja. Ja. Und dementsprechend die Frage ist, wann war ich das letzte Mal richtig missgünstig? Was ja die negative Form von Neid ist eigentlich, also die schlimme Form von Neid, also wo du jemand wirklich neidisch bist und ihm das nicht gönnst, da müsste ich echt lang graben, weil das habe ich irgendwann so als ich glaube, so richtig missgünstig bin ich nicht. Okay. Das gibt mein Leben irgendwie nicht her. Auf wen soll ich denn missgünstig sein? Ich glaube, die Schwierigkeit von Missgunst ist, glaube ich, wenn man muss da irgendwann, also ich glaube, als junger Mensch war ich viel, viel missgünstiger als irgendwie als gesetzter alter weißer Mann, der irgendwie halt mitbekommen hat, wie einfach der Hase läuft, wo du halt einfach nur denkst, okay, keine Ahnung, man könnte jetzt so missgünstig sein auf so Pupsbacken wie Kevin Kühnert, weil der ist jetzt irgendwie in der SPD so erfolgreich und prominent und berühmt und bi und pa und po. Auf der anderen Seite, er ist in der SPD. Ich wollte gerade sagen, das ist... das ist halt so, ja. Und er muss so einen hässlichen Schnurrbart tragen. Oder warum... Nee, macht er ja nicht mehr. Oder ist er wieder weg? Warum sollte man missgünstig sein auf Leute, die irgendwie in der Politik relativ gut aufgestiegen sind? Ich glaube, diese Missgunst wäre dann der Fall, wenn ich mich in Bereichen vorwagen würde, im Sinne von wenn ich im direkten Konkurrenzwettbewerb quasi zu jemandem stehe, dann könnte vielleicht, wenn da ungerechterweise eine Entscheidung getroffen wird, dann könnte ich da vielleicht missgünstig werden. Aber dann hätte ich auch schon dieses Ungerechtigkeitsding, wo ich sagen würde, okay. Und auch da hast du natürlich das Problem, Wenn du als Typ in einen Bewerbungsmodus eintrittst beispielsweise, ja, dann steht unter diesen Bewerbungen oder unter der Stellenanzeige, bei gleicher Qualifikation stellen wir die Frau ein, Digi. Ja. Und dementsprechend, ist es gerecht? Ist es ungerecht? Keine Ahnung. Ist man dann missgünstig danach, wenn man es nicht kriegt und weiß, man trat quasi eins gegen eine Dame an und die hat den Posten gekriegt und du nicht? Bist du dann missgünstig? Ich bin nie missgünstig in der Beziehung. Aber grundsätzlich wäre das nachvollziehbar und warum nicht? Also wenn du den Job unbedingt haben möchtest, wenn ich's dir... Okay, wann warst du das letzte Mal missgünstig? Wir nehmen diese Folge am Tag nach dem Internationalen Arbeiterkampftag auf. Denk mal kurz drüber nach, wenn ich das letzte Mal missgünstig war. Gegenüber wem? Gegenüber den Reichen. Grundsätzlich alle, die über 1 Million auf dem Konto haben, alle, die ohne jemals Leistung erbracht haben, dick erben und dafür vom Staat trotzdem noch privilegiert werden. Für alle Leute, deren Wohlstand sich allein darauf aufbaut, dass sie Arbeiterinnen und Arbeiter ausbauen. Ich bin ständig missgünstig, weil das mein Gerechtigkeitsempfinden verletzt. Okay. Ja, das ist jetzt für mich die spannende Frage. Ist man da automatisch missgünstiger oder findet man das einfach nur Kacke? Ich glaube, du kannst das nie ohne den gesellschaftlichen, du kannst es ja nie ohne den gesellschaftlichen Rahmen aushandeln. Du brauchst ja immer jemand anderen, der dich als neidisch labelt. Okay. Und das würde ich schon sagen. Es gibt eine Spieltheorie. Es gibt eine Spieltheorie, Verhaltenspsychologie und Verhaltensökonomie. Ja. Gibt es da das Ultimatumsspiel? Kennst du das? Nicht so gut wie das Gefangenendilemma. Beim Gefangenendilemma kann ich dir sagen, dass ich den anderen, wenn er reich ist, immer verrate, egal ob es mich mithängt. Okay. Das Ultimatumspiel ist folgendes. Und zwar Person A und Person B. Ja. Person A ist Entscheider darf entscheiden und Person B darf verteilen. Und Person B darf quasi über die Ressourcen, die da sind, entscheiden. Ja. Und darf quasi sagen, okay, wir haben, keine Ahnung, 100 Einheiten und davon gebe ich 40 ab und behalte 60 selber. Ja. Und Person A darf entscheiden, ob das gerecht ist oder gut ist oder nicht. Ja. Und wenn Person B Person A sagt nein, dann kriegen beide nichts. Ja. Das heißt, Person B muss quasi einen Deal aushandeln oder eine Verteilung finden, bei der Person A sagt, okay, das ist in Ordnung. Ja. Ja? Ja, ich habe das Prinzip verstanden. So gehe ich immer vor, wenn nur noch ein Stück Kuchen übrig ist und wir zu zweit sind. Der eine schneidet den Kuchen in zwei Hälften und der andere sucht aus. Hä? Nee, du hast es missverstanden. Ja doch, nur dass in deinem Spezialfall noch, wenn irgendjemand keinen Kuchen kriegt. In deinem Fall ist die Tante den Kuchen selbst. So, sagen wir es mal so. In deinem Fall ist die Tante den Kuchen oder der Hund kriegt ihn. Ja, genau. Aber genau. So vom Grundprinzip her ist es das Gleiche. Ja. Genau. Also im Grunde hast du quasi eine Ressourcenentscheidung. Ja. Und dann eben die Entscheidung, ob die eine Gerechtigkeits- oder ja. Mhm. In dem Fall ist jetzt natürlich die Frage, wo ist denn da für dich die Grenze beispielsweise? Also wenn du 100 Ressourceneinheiten hast und ja. Du kannst sie verteilen. Ja. Wo wäre für dich als Spieler A die Grenze, ab der du sagen würdest, das ist nicht mehr gerecht? Kein weiterer Kontext gegeben, nur 50-50. Okay, ansonsten würdest du immer sagen, nein. Kann er sich abschminken. Dann kriegt er lieber gar, kriegen beide nichts. Okay. Ja, das ist schön. Wie ist es, wenn du beispielsweise, ja. wenn du mehrere Runden hast? Ja. Und du bekommst in Runde 1 mehr. Und du gehst in Runde 2, bekommst du weniger als Person B. Ja? Also sagen wir, Person B ja. verteilt einmal 60-40 für dich. Ja. Und dann 40-60 für sich. Ja. Bist du dann noch am Ball? Würdest du dann quasi in dem Moment sagen, ja? Es wäre ja schon an Runde 1 gescheitert. Wieso? Du würdest in Runde 1 mehr bekommen. Trotzdem. Ach, da du würdest auch, wenn du mehr bekommen würdest, nein sagen? Ja. Das ist ziemlich seltsam. Warum? Weil ich keinen weiteren Kontext habe und davon ausgehe, dass es dann nur fair ist, wenn beide 50% bekommen. Und man Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen muss. Okay. Jetzt ist die spannende Frage bei diesem Ultimatum-Spiel. Ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe damals, ist ja das Wissen um die Menge an Ressourcen gegeben. Ja. Soweit ich weiß schon. Jetzt ist ja die spannende Frage, wie verhält sich das eigentlich, wenn du nicht weißt, wie viel der andere bekommt? Du meinst, wie ist das, wenn ich im Bewerbungsgespräch sitze und über meine Gehaltsvorstellungen sprechen muss? Ja, genau, das ist ja das, was ich meine. Wie groß ist der Personalkuchen und welches Stück darf ich mir rausschneiden? Genau, weil da steckt ja, also im Grunde beneidet man sich selbst ja auch um seine vergebenen Chancen im Zweifel. Also man hat ja quasi in dem Fall, wenn man hingeht und sagt, ja, ich hätte gern, keine Ahnung, Hausnummer 80.000 und 100 wären drin gewesen, ja. Dann verschießt man sich ja auch selber das Tor. Und dementsprechend... Ja. Aber ist man dann neidisch auf sich selber? Ist das neidisch? Naja, man ist dann möglicherweise neidisch auf die Opportunität, die man gehabt hätte, weil man weiß ganz genau, jemand anders bekommt diese 100.000. Ja, aber das ist ja rein hypothetisch, wenn nicht jemand anderes, also du bist ja erst in dem Moment neidisch, wo beispielsweise du das auf einer Hierarchieebene X herausgehandelt hat und auf der gleichen Hierarchieebene dann jemand besetzt wird, der quasi die gleiche Funktion, nicht die gleiche Tätigkeit, aber die gleiche Funktion, wie du ausführt und mehr bekommt. Erst dann realisiert sich der Neid ja doch, oder? Also ist ja, oder? Ist doch nur die Möglichkeit für Neid. Ist es so? Ne. Also ich meine, wenn du nie weißt, beneidest du? Ja. Aber beneidest du nicht irgendwie, also wenn du quasi weißt, also sobald du weißt, dass du 100.000 hättest bekommen können, das meine ich, sobald du es weißt und dann aber es versaut hast, weißt du aber, was im Notfall an anderer Stelle jemand anders bekommt. Weil wenn 100.000 an der Stelle möglich sind, auf dieser Position möglich sind, bekommt sie möglicherweise auch jemand. Ja gut, aber dann, ja, möglich, aber dann, dann hat es sich ja auch realisiert. Und dann bist du ja höchstens auf die andere Person neidisch. Und nicht auf dich selber. Naja, du ärgerst dich natürlich über dich selbst. Ja gut, du ärgerst dich, aber der Neid richtet sich dann ja auf die andere Person, dass sie mehr bekommt, / dass sie besseres Verhandlungsgeschick hatte. Klar, neidisch auf ein potenzielles Ich, dass ich eben an anderer Stelle bin, weil du weißt ja nie, ob der Mensch bei, keine Ahnung, bei Firma A sitzt einer und da bist du, der schlecht verhandelt hat, und bei Firma B sitzt einer und das bist aber auch nicht du, das bist potenziell du, weil du ja, keine Ahnung, ist deine Position, ist eh schwierig, weil läuft ja heutzutage immer noch nicht so ganz klar, dass du sagen kannst, okay, hallo, ich bin Online-Marketing-Manager, ich bekomme bei einem Mittelständler genau das, ich bekomme bei einem kleinen Unternehmen genau das und ich bekomme bei einem Konzern genau das. Das klappt ja nicht. Ich verweise auf den Internationalen Arbeiterkampftag und Mehrtariftroll. Das ist noch die nächste Frage. Wenn quasi Neid- und Verteilungsfragen im Raum stehen, wie ist es denn dann mit Wissen über die Gehälter von anderen Menschen? Also würdest du, wär die volle Gehaltstransparenz recht? Ich versuche das im Rahmen der Verschwiegenheitsklausel in meinem Arbeitsvertrag bin ich sehr auskunftsfreudig darüber, was ich verdiene. Wie meinst du? Naja, ich darf nicht darüber sprechen, was ich verdiene. Das heißt ja nicht, dass ich nichts sagen kann zu dem Thema. Ich bin da also tatsächlich sehr offen. Das würde sehr viele Probleme lösen. Das heißt, du sagst einfach, also Hausnummer, du kriegst 80.000. Du sagst einfach, also ich kriege nicht 90.000 und ich kriege nicht 70.000. Ich könnte mir von meinem Jahresgehalt ein hier vergleichbares Auto leisten. Okay. Unter Umständen. Ja. Genau, aber wie ist denn das jetzt mit dem Neid? Ist das jetzt eigentlich was Schlimmes? Also es ist ja wohl eine Todsünde. Ist das jetzt schlimm? Ich wollte nochmal auf für die Frage nochmal auf das zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast. Nämlich diesen Unterschied zwischen beneiden und missgünstig sein. Und ich würde eigentlich sagen, ist das, was wir als jemanden um etwas beneiden, ist das überhaupt Neid? Oder ist das nur eine metaphorische Sprachweise und vielleicht auch ein kulturelles Ding, dass das Deutsche da nicht so die Ausdrucksmöglichkeiten hat? Okay. Ja, ich würde sagen, dass Neid, wenn du quasi jemanden beneidest um etwas im Sinne von er kann es besser. Ja. Dann gibt's ja zwei Möglichkeiten. Entweder es ist nicht in deiner Fähigkeit, das ist ja auch eine Möglichkeit, oder es ist in deiner Fähigkeit und es ist für dich Neid ist für dich ein Motivator und ein Anreiz. Das ist halt ein Anreizsystem quasi, das da dahinter steckt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass ich sage, boah, ich beneide dich echt um diese Bikini-Figur, die du da hast. Ich muss jetzt einfach auch, es ist quasi ein Motivator zu sagen, okay, weißt du was, nächstes Jahr. Ja, ich weiß, wir zwei Malle im Badeanzug oder sowas. Ich weiß, was du meinst. Oder im Bikini. Ja, ich würde halt sagen, das ist höchstens ein metaphorischer Sprachgebrauch von Neid. Das ist kein echter Neid. Okay. Weil es setzt mich eigentlich, was ich eigentlich sage, wenn ich sage, ich bin neidisch auf dein Aussehen oder ich bin neidisch auf deine Gesangsstimme, das, was du eigentlich sagst, ist, ich finde, du siehst toll aus. Wow, siehst du gut aus. Das ist eigentlich das, was du sagst. Okay. Und du machst es noch so ein bisschen herabsetzend auf dich selber, ich sehe nicht so gut aus, möglicherweise. Ich glaube, das ist so das, was du mit dem neidisch machst. Du machst schon einen Unterschied, aber ich finde nicht, dass wir da tatsächlich im engeren Sinne von Neid sprechen. Okay, also ich würde das einfach, eine einfach quasi als konstruktiven Neid und das andere als destruktiven Neid sehen. Ja. Also so Missgunst ist quasi diese destruktive Art und die positive würde ich jetzt dann, keine Ahnung, Neid im Notfall nennen. Aber weißt du, an der es müsste ja schon missgünstiger Neid sein. Missgunst ist ja auch, wenn ich jemand anderem was nicht gönne, egal ob ich das haben will oder nicht. Okay. Und beim Neid spielt ja schon eine Rolle, ich bin ja immer neidisch auf etwas, was jemand hat, weil ich das gerne für mich hätte. Oder weil du es halt einfach als ungerecht wahrnimmst. Das ist genau die Frage, auf die ich noch raus will. Ja. Wenn wir gerade schon von Verteilung gesprochen haben, ich meine, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der Mensch am Mob nicht unbedingt das Gleiche verdienen sollte wie der Mensch, der ein Unternehmen lenkt. Ja, der das Unternehmen lenkt, sollte weniger verdienen, weil Taxifahrer kriegen auch nicht so viel und die lenken ein ganzes Auto. Okay. Es gibt einen Ansatz. Und zwar geht dieser Ansatz davon von einem 20-fachen aus. Und zwar das Monatsgehalt eines Firmenlenkers, eines Menschen. Management ist ein schönes Wort. Nein, ein Management-Mensch. Ja, Management-Mensch. Ich finde Management als Kofferwort sehr schön. Ein Management. Ja. Gut. So ein Management sollte nicht mehr als das 20-fache von dem bekommen, der quasi das geringste Gehalt im Unternehmen hat. Wenn wir natürlich nur von Festangestellten ausgehen und Vollzeitbeschäftigten. Ja, also im Prinzip auf die Arbeitsstunde gerechnet. Ja, weil reden wir nicht von dem 400-Euro-Jobber, der irgendwie noch hier und da irgendwie durchwindert. Wie ist das jetzt eigentlich? Wie heißen die 400-Euro-Jobber in der Zwischenzeit? Sind es immer noch 400 Euro oder sind es 420? Sag Minijobber, das erspart dir echt alles. Da musst du nicht wissen, wo die Grenze gerade liegt. Ja, ich wollte es gerade wissen, weil ich habe mal irgendwo 420 gelesen. Es ist, glaube ich, sogar immer. Nee, es ist sogar mittlerweile noch mehr. Ich glaube, als ich das damals gemacht habe, war das schon 450. Okay, weil ich habe mal irgendwo 420er gelesen und dachte mir so. Okay, ist das ein Kiffer oder ein Minijobber? Das muss man ja mal aufpassen. 420 kann ja auch mehr bedeuten. Ja, der Minijob, es ist übrigens 520. Ah, 520 in der Zwischenzeit. Ja, das ist quasi verdichtetes Gras. Sehr verdichtet. Okay, also wie ist es? Das 20-fache stundenlohntechnisch für den Manager im Vergleich zu, oder für den obersten Chef im Vergleich zum kleinsten Licht im Laden? Ich muss mir das kurz faktorisch vorstellen. Ist das Doppelte, ist das Vierfache, ist das Achtfache, ist das 16-fache? Wenn der Typ drei Hierarchiestufen über dir steht, und du jeweils eine Verdoppelung des Gehalts hast zwischen den Hierarchiestufen, bist du drei Stufen höher, ne? Das heißt, du bist ein einzelner Arbeiter, du hast einen Teamleiter, das ist die eine Stufe drüber, du hast einen Abteilungsleiter, das ist die Stufe nochmal drüber, und dann hast du nochmal irgendeinen Leiter drüber. Und das drückt in vielen Firmen, glaube ich, schon die relative Struktur aus. Hat der das 16-fache? Und dann sollte man sich fragen, ob es gerechtfertigt ist, dass der Chef von einem schon das Doppelte bekommt. Also nein. Ich halte das für höchst ungerecht. Okay. Ich überlege gerade, wenn du davon ausgehst, du, keine Ahnung, so ein Arbeiter am Band, machen wir es mal einfach plakativ, bekommt 40.000. Also ja. Einfach plakativ. Ja. Ganz, ganz plump. Da kannst du ja bei 20-fach von 800.000 ausgehen. Mhm. Wenn du jetzt die Managergehälter anschaust, ja, dann sind die im Jahreslohn definitiv noch ein bisschen höher. Ja, jetzt ist es so, dass die Menschen beim Daimler am Band zum Teil mehr verdienen als ich. Und das finde ich schon unverschämt. Ich wollte gerade nur mal mit einer plakativen Zahl an die Zahl. Du hast ja 800.000. Jetzt weißt du, was das Witzige ist? Es gab Menschen, die gesagt haben, ja, dieses System, das mag zwar gerecht klingen, das funktioniert nur nicht. Weißt du, warum? Weil es ein Schweinesystem ist. Nee, weil du für die 800.000 niemanden kriegst, der den Job macht. Ja. Also, du sagst natürlich, ich mach's, aber... Also, Also mal der Logik des Verband der deutschen Arbeitgeber folgend, muss man doch eigentlich nur lang genug suchen und diese Führungskräfte sollen sich mal nicht so haben und die können gefälligst auch mal für weniger als 1 Million Euro im Jahr ins Büro kommen. Ja, oder wie man an anderer Stelle sagen würde, die müssen doch einfach mal Bock auf Management haben. Ja, ne? Also echt jetzt. Also man, die haben so viel Gestaltungsfreiraum und wahrscheinlich gibt es sogar noch gratis Obst und eine eigene Kaffeemaschine. Nicht nur gratis Kaffee, sondern eine eigene Kaffeemaschine. Ohne Sekretärin, die einem den Kaffee auch noch kocht. Man muss noch nicht mal sich anstrengend auf das Knöpfchen drücken. Was wollen die noch? Also da finde ich einfach mal, da könnte man auch mehr über Benefits arbeiten. Ja, das tun sie doch. Und geben dann noch zum Managergehalt noch Bonis dazu, die dann natürlich auch noch mal mehrere Millionen sind. Bohnen. Also das heißt, Boni. Das heißt, da wird einmal in der Woche ein leckeres Bohnengericht gekocht für die. Nein. Bonusse. Ach quasi. So. Also ein Nussgericht. Der eine sagt Boni, der andere sagt Bonusse. Also ein Nussgericht, jetzt bin ich verwirrt. Bohnen also viele, oder Nüsse? Viele Bonusse. Ja, okay. Ja, aber ein Bonus ist kein Benefit. Ein Bonus ist Gehalt. Ja, ich sage ja noch ein Bonus. Also die kriegen ja quasi noch so neben dem Gehalt noch mehr Geld. Ja, also ich finde, also eine Jobrate könnte man auch drüber sprechen. Aber Bonus gibt's nicht. Deutschland-Ticket. Ja. 50% vergünstigt. Meinetwegen auch noch Bankkarte 100. Okay. Aber dafür keinen Firmenwagen. Dafür gibt's dann keinen Polo vom Unternehmer. Achso, ich dachte, du kriegst zu dem Gratis-Auto noch die Gratis-Bahnkarte dazu. Nee. Und du musst, also ich finde, da könnte man auch echt Anreize setzen. Also entweder Bankkarte 100 oder VW Polo in der Grundausstattung. Okay. Muss es ein VW sein? Können wir nicht irgendwas Menschenfreundlicheres nehmen? Deutsche Marke, deutsches Unternehmen. Ja. Ja. Aber kleiner geht's halt nicht, wenn es aus Deutschland sein soll. Oder? Smart? Die gibt's doch nicht mehr. Smart ist doch eingestellt. Ach, Smart ist eingestellt? Smart ist eingestellt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also, dann weiß ich nicht. Also, Fakt ist auf jeden Fall diese 20-fach-Regel, die du ja vorhin schon so mit 16-fach ans Kreuz genagelt hast. Ja, da finden die keine Leute. Und ja, wir sind jetzt von 40.000 von den Leuten ausgegangen. Jetzt geht mal bitte jeder in sich, geht mal so nach Hause, schaut auf seinen Gehaltszettel oder fragt mal seine Friseurin, was die so in Vollzeit so am Ende des Jahres als Jahresgehalt nennen kann. Ohne Trinkgeld. Und man nehme das mal 20 und schon merkt man, die finden wirklich niemanden für die Managementjobs, wenn sie diese 20er-Regel einführen, weil die meisten Leute sagen, ach Leute, weiß nicht. Ja. Dann lieber ein eigenes Unternehmen und dann die Leute richtig ausbeuten, anstatt irgendwo als Manager zu arbeiten. Ja, du, lieber Aushilfs-CD, ich habe da eine ganz verrückte Idee, wie man das eigentlich ändern könnte, dass da ja, der raus. Manager... Hast du eine Idee, was man machen könnte, damit der Manager-Job trotz der 20er-Regel attraktiv wäre? Einfach eine Jahressonderzahlung? Nee. 13. Gehalt? Nee. 14. Gehalt? Nee. Also wenn, dann für alle. Aber man könnte einfach die Leute auf der untersten Lohnstufe schon so geil bezahlen, dass das 20-fache davon auch ein geiles Managergehalt ist. Ja, aber das wäre doch reinwirtschaften. Pfiffig, oder? Ja, aber das musst du erstmal reinwirtschaften. Ja, aber so ein Managergehalt muss man ja auch wieder reinwirtschaften. So ein Kelenius wie bei Daimler, den muss man sich ja auch erstmal leisten können. Den kann man ja nicht auf Pump kaufen, oder? Tja, wir müssen mal ganz kurz beruhigend einwirken, liebe Milliardäre, die hier zuhören. Wir wissen, dass ihr da auch, seid. Für euch ist jetzt auch Content da. Patreon.com/dieElitePodcast. Wir machen es auch für einen Zehner oder so. Also es müssen keine Millionen oder sowas sein. Und was man halt immer nicht vergessen darf bei Milliardären, wenn du genau 1 Milliarde hast, ja, dann bist du immer noch der ärmste Milliardär der Welt. Ach du Scheiße, dann sehr akut armutsgefährdet. Ja, das ist tatsächlich ein richtiges Problem. Wenn du nur 1 Milliarde hast, bist du der ärmste Milliardär der Welt. Das ist bitter. Das ist krass. Weil das heißt, ein gutes Gegenmittel gegen Neid ist eigentlich Mitleid, oder? Ja, in dem Fall. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Ja, seid mal Barmherzigkeit mit den armen Leuten, die total überfordert so viel Geld geerbt haben, dass sie nicht mehr wissen, wen sie damit eigentlich noch zuscheißen sollen. Das tun sie ja meistens nicht. Sie scheißen ja niemanden damit zu. Das ist das Problem. Du siehst ja, selbst bei so einem Typen, der so diese Innovationen vorantreibt und sagt, boah, ich kaufe dieses Unternehmen, ich kaufe das Unternehmen, ich kaufe selbe Unternehmen, ich kaufe jenes Unternehmen, um einfach Innovation voranzutreiben und so richtig schön die Welt mit Innovationen zu überschütten, selbst der versucht, möglichst günstig Arbeitslöhne zu gestalten. Das ist halt das Witzige, so im Sinne von, hey, ich habe da eine innovative Idee, ich werfe da mal ganz, ganz, ganz viel Geld drauf, allerdings nur da, wo es niemand betrifft, der arbeitet. Ressourcen, Materialkosten, Fabrikkosten und so weiter. Das machen wir. Mhm. Ach so, Löhne. Nee. Ja. Die sind ja dauerhaft so teuer. Ja. Also, ich möchte ja nicht deine wunderschöne Theorie kaputt machen, dass diese reichen Leute einen nicht mit Geld zuscheißen. Aber weißt du, wer aktuell der reichste Mann der Welt ist? Jeff Bezos. Nein. Ich gebe den Tipp, er ist Franzose. Okay. Hast du eine Ahnung? Nee. Der reichste Mann der Welt ist Bernard Arnault. Weißt du, was der beruflich macht? Drogen, Sex und Geld? So ähnlich. Der ist CEO von LVMH. Das ist ein Konzern, zu dem solche hübsche Marken wie Moët, Hennessy gehören. Louis Vuitton und andere Luxusmarken. Und der ist bestimmt nicht der reichste Mensch der Welt geworden, weil er nicht von anderen reichen Menschen mit Geld zugeschissen wird. Ach so, er wurde von anderen reichen Leuten zugeschissen. Ja, klar, also die reichen scheißt. Leute scheißen die Leute mit Geld zu, nur halt nicht ihre ArbeiterInnen. Ja, gut, aber so ein Möd kauft sich ja auch jemand einfach mal so im Sonderangebot. Also ja, Möd ist jetzt nichts, was die Leute, nur reiche Leute. Ja, der günstige Moët, also den gönnt man sich auch mal einmal im Jahr, wenn man seine Gehaltserhöhung feiern muss. Aber das gönnst du dir nicht einfach so am Wochenende im Club. Dafür musst du schon reich sein. Dafür musst du erstmal in den Club gehen, der Möd ausschenkt. Ja, siehst du? Auf die Leute bin ich neidisch. Du bist neidisch auf Clubs, die Möd ausschenken. Nein, Leute, die in Clubs gehen, die Möd ausschenken. Also, ja. Ich würde gerne mal in so einen Club gehen und dann mal halt so ein Oettinger Radler bestellen. Ja, das schenken die da halt nicht aus. Weißt du, ich glaube, wenn du damit genug Geld rumwedelst, kriegst du sogar das. Und das macht mich noch viel zorniger. Da fährt einer mit dem Fahrrad hin. Kurz zum Discounter um die Ecke und kauft da das Oettinger. Übrigens gibt's das ja auch nicht überall. Das ja nicht vergessen. Oettinger gibt's ja nicht in jedem Laden. Das stimmt. Das ist ja quasi auch exklusiv. Ja, siehst du mal. Versuch das mal in Hamburg zu kriegen. Ja gut, in Hamburg würde ich mich dann mit, früher hätte ich gesagt Astra, aber das ist ja mittlerweile auch hip. Ja, also ich kann da nur ein gutes Sternburger aus Leipzig empfehlen. Was er viel als Berliner Marke halten, es ist gar keine Berliner Marke, es ist eine Leipziger Marke. Das stimmt. Als Österreicher ehrenhalber im Zweifelsfall auch Tackringer. Tja. Jutti, haben wir doch irgendwas zu Neid zu sagen? Können wir den Menschen irgendwas mit auf den Weg geben? Nö. Also ist Neid jetzt so das richtig große Problem oder ist Neid nicht einfach eher so, wenn du so machst, wie wir mit dem Ultimatum spielen, einfach ein Indikator für gesellschaftliche Ungleichheit und man müsste eigentlich den Kapitalismus anzünden? Ja. Tschüss.